Erster, ich freue mich. Die Leute sagen, wir gehen zum Haus von Gott. Zweiter, wir sind jetzt da. Wir stehen in den Toren von Jerusalem. Dritter, Jerusalem ist eine Stadt. Alle Häuser stehen fest zusammen. Vierter, die Familien von Israel kommen hierher. Sie danken Gott. Fünfter, hier stehen Stühle für Richter. Es sind Stühle vom Haus David. Sechster, betet für Frieden in Jerusalem. Wer dich liebt, hat Ruhe. Siebter, in deinen Mauern ist Frieden. In deinen Häusern ist Ruhe. Achter, ich sage zu meinen Freunden, ich wünsche euch Frieden. Neunter, ich liebe das Haus von Gott. Ich möchte Jerusalem helfen.